und Haare. Ich hätte gerne eine Frau und die Hoffnung will mir schwinden, eine Partnerin zu finden, die mir ebenbürtig ist. Nein, da ist kein Glück in Sicht. Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein, nein, sie muss nicht reich sein, kein Modell mit langen Schritten. Das Blut. Einzig Trost sind kleine Hunde. Ein feines Fräulein wäre gut. Ein feines Fräulein wäre toll. Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll. Ich bin auch gar nicht wählerisch. Am Ende der Geschichte muss sie nicht schön sein. Sie muss nicht klug sein, nein, sie muss nicht reich sein, doch um eines möchte ich bitten, dicke Titten. Nur